بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على سلوب كبيرة الله دم هاندا فلتن und الله preisen und heilen seinen Propheten Muhammad und auf all seinen Freunden bis an den Tag der Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen entsandt als Warner und als Verkünder froher Botschaften. Derjenige, der dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, er ist recht geleitet. Und derjenige, der ihm zuwiderhandelt und ihm nicht gehorcht, er fügt sich nur selbst Schaden hinzu und fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Und zu den Dingen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam überbracht hat als Botschaft, gehören die Regelungen über die Reinheit. Und wir sind jetzt, alhamdulillah, vorgedrungen bis zum Kapitel über die Reinigung, über das Streichen über die Socken und Strümpfe und was in die Kategorie alles reinpasst. Und wir waren stehen geblieben darüber zu reden, dass man auch Masch macht, also das Streichen mit der feuchten Hand über der Imame, über den Turban, haben wir gesagt. Und dann haben wir auch geredet darüber, über die Ansichten, die es gibt, über das Streichen über den Kopftuch der Frau. Und es gibt einen Hadith, der darauf hinweist, dass die Angelegenheit tatsächlich einfacher ist und weit gedehnter ist, als manche Fuqaha der Meinung sind. Denn in einem Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam amarahum an yamsahu ala al-asa'ibi wa al-tasakhin. Und zwar hat er ihnen angeordnet, den Sahaba, es war kalt, und hat er ihnen angeordnet, dass sie Masch machen sollen, streichen sollen über Al-Asa'ib, das sind die Amaim, das sind die Turbane, und Al-Tasakhin. Und Tasakhin ist alles, was man um den Fuß wickelt, um ihn zu wärmen. Also irgendwelche Tücher. Also das sind nicht einmal Strümpfe oder Socken, sondern einfach nur Tücher, die gewickelt worden sind, um den Fuß zu wärmen. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Ahmad und der ist sahih. Und deswegen weist es darauf hin, dass die Angelegenheit, alhamdulillah, sehr weit ist. Oder sehr gedehnt ist. Und dann reden wir, inshallah, gibt es noch einen weiteren Hadith, und zwar, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der weist auch darauf hin, dass die Sache auch weit gedehnt ist, weit gefasst ist. Und zwar, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Masch gemacht hat über Al-Khuffain. Khuff, haben wir gesagt, sind die Ledersocken. Wal-Khimar. Und Khimar, sprachlich gesehen, wissen wir, bedeutet eine Kopfbedeckung. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Sie sollen von ihren Kopftüchern etwas auf ihren Brustschlitz schlagen. Ja? In der Vers in Surat An-Nur. Und dessen Khimar ist arabisch gesehen ein Kopftuch. Und auch das, was ein Mann anhat auf dem Kopf, ist auch ein Tuch, das seinen Kopf bedeckt. Ja? Und ist auch ein Khimar, sprachlich gesehen. Und daher kommt das Wort Khamr, weil es Khamr, ursprünglich Wein, ist aber sprachlich alles, was bedeckt. Und wie heißt das? Mit Bedecken ist hier natürlich gemeint bei Khamr, was den Geist benebelt oder bedeckt, was man nicht klar mehr denken kann, in einem Rausch ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eben Masch gemacht über Al-Khuffain, über die Ledersocken und auch Al-Khimar, auch alles, was den Kopf bedeckt. Und dieser Hadith ist sahih bei Tirmidhi ibn Majah und An-Nasa'i. Und er weist eben darauf hin, dass der Masch auch richtig ist über die Kopfbedeckung des Mannes, auch wenn es kein Turban ist, ja. Aber wie dem auch sei, wir haben gesagt, dass es nicht die Ansicht der Mehrheit ist, aber dieser Hadith weist darauf hin, dass es die richtigere Ansicht ist. Und der Muslim verhält sich immer nach dem, was überliefert worden ist. Und an das, was authentisch überliefert worden ist, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber zu den Dingen, über die man Masch macht, zweifellos, sind Gipse oder irgendwelche Verbände oder Bandagen, die man um eine Wunde gebunden hat. Und wenn jemand einen Gips hat, weil er einen Knochen gebrochen hat oder ähnliches, oder eine Wunde hat und darüber einen Verband gemacht hat, dann, oder Pflaster er zum Beispiel hat, die auf eine Wunde geklebt hat, all bei diesen Sachen macht er Masch. Das heißt, er macht ganz normal, Gebetswaschung, und wenn er zu der Stelle kommt, wo er nicht die Stelle waschen kann, weil darüber ein Verband ist oder ein Pflaster, also Gips ist oder ähnliches, dann macht er einfach darüber Masch und streicht darüber. Und wir haben gesagt, dass wir haben es zu einem Zeitpunkt erwähnt, wo es noch nicht aktuell war, aber jetzt ist es ja aktuell, wenn man nicht Masch machen kann aufgrund einer offenen Wunde, denn vielleicht kann man eine Wunde nicht bedecken. Oder es ist besser, wenn sie offen bleibt. Oder, wie heißt es, es ist gerade erst passiert und jetzt muss er seine Gebetswaschung verrichten, weil seine Gebetszeit eingetroffen ist. Dann macht er ganz normal die Gebetswaschung, Al-Wudu, und entweder er macht vorher Tayammum, oder er macht nachher Tayammum, oder er macht Tayammum, wenn er an die Stelle kommt, wo er sein Körperteil hätte waschen müssen. Also, angenommen, er hat eine offene Wunde am Arm, dann da kann er, erste Möglichkeit ist, dass er Tayammum macht, und dann Tayammum, wie es geht und so, werden wir schon noch darüber sprechen, er macht Tayammum und danach macht er Wudu, ganz normal die Gebetswaschung, und lässt den Teil eben aus, den er nicht waschen kann. Das heißt, er wäscht, also wenn er nur eine Wunde hat am Oberarm, nein, nicht am Oberarm, ich meine am Unterarm, aber zum Beispiel auf der Innenseite, ja, dann kann er ruhig die äußere Seite waschen und ähnliches. Das heißt, er lässt nur den Teil weg, den er nicht waschen kann, und macht den Rest. Oder er macht zuerst die Gebetswaschung, soweit er kann, und dann am Ende macht er Tayammum. Oder er macht die Gebetswaschung, und dann, wenn er eben zu der Stelle kommt, am Unterarm, wo er die Verletzung hatte, dann macht er Tayammum und dann macht er weiter. Alle diese drei Möglichkeiten stehen ihm zur Verfügung. Wie ist es, wenn das Arm amputiert ist? Das haben wir gesagt, wenn der Arm amputiert ist, muss er den Körperteil waschen, der übrig geblieben ist. Und ja, das alles ist erlaubt unter einer Voraussetzung, und zwar, dass der Verband und der Pflaster, das Pflaster und das Gips und so weiter und so fort nur denjenigen Teil bedeckt, der auch bedeckt werden muss. Also das ist auch selbstverständlich, normalerweise geschieht auch nichts anderes, aber man dürfte nicht irgendwie mehr Verband anbringen als nötig. Ja? Man darf nicht mehr Verband anbringen als nötig. Und man darf auch über Schienen für gebrochene Gelenke und Gipse und ähnliches seine Gebetswaschung machen. Und diese Sachen gelten sowohl für Al-Hadath Al-Akbar als auch Al-Hadath Al-Asghar. Das heißt, gilt für die große Unreinheit und für die kleine Unreinheit. Die große Unreinheit, wie durch Geschlechtsverkehr und Menstruation, und die kleine Unreinheit, wie durch die Notdurft, Verrichten der Notdurft. Ja. Das gilt für beides. Denn es geht ja darum, dass eine Erschwernis ist, diesen Teil zu waschen. Deswegen braucht man ihn nicht zu waschen. Ja. Und manche Ulama, Allah soll Barmherzigkeit auf ihnen allen, haben gesagt, wenn man eine Verletzung hat, macht man kein Wudu, sondern man macht einfach nur Tayammum. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wa in kuntum marda, bis zum Ende des Verses, er sagte, und wenn ihr krank seid und so und so fort, und ihr kein Wasser findet, dann, oder auf Reisen seid und ihr kein Wasser findet, dann sollt ihr Tayammum machen. Aber die Mehrheit der Ulama haben gesagt, dass man Masch machen muss, statt zu waschen, den Körper, den man nicht waschen kann. Warum? Weil Masch ist dem Waschen näher als Tayammum. Masch ist dem Waschen näher als Tayammum. Bei Masch benutzt man auch Wasser. Was ist der Unterschied zwischen Waschen und Streichen? Masch, der Unterschied ist einfach nur, dass du beim Waschen nimmst du Wasser und kippst es auf deinen Körperteil. Lässt es drauf fließen, das fließt und tropft. Aber beim Masch nimmst du Wasser und schüttelst deine Hände und sind dann feucht und dann streichst du. Ja, das ist einfach der Unterschied. Ja, und ich hätte eine Frage dazu. Also eigentlich Fragen am Ende. Danach. Ja, okay. Also bitte, wenn es geht, alle ja. Fragen, wenn es geht, dann schauen. Und manche Brüder, die schreiben sich auch manchmal auf. Also nächstes Mal vielleicht, wenn man daran denkt, kann man einen Stift nehmen und sich dann aufschreiben. Manchmal vergisst man tatsächlich. Ja. Und zwar, der Beweis dafür, dass man nicht die Wunde waschen muss, ja, obwohl es ein Körperteil ist, den man waschen müsste, ist der Beleg im folgenden Hadith von Jabir ibn Abdullah. Jabir übrigens einer der sieben Sahaba, die dafür bekannt geworden sind, dass sie viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Und Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ihn zufriedenstellen, er sagte, wir sind eines Tages mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf Reise gegangen und dann hat ein Mann von uns einen Stein getroffen und dann hat er eben eine Wunde am Kopf gehabt. Und dann hat er, bei Nacht ist er Junub geworden und dann haben ihn seine Freunde gefragt. Er hat dann seine Freunde gefragt, die mit ihm auf dem Weg waren. Er sagte, darf ich Tayammum machen? Weil normalerweise, wenn er unrein ist, Junub ist, ne, dann müsste er seine ganze Körper waschen machen, seinen ganzen Körper waschen. Und da ist ja die Wunde, wo blutet. Und er hatte Angst, dass es eben ihn beeinträchtigen könnte und dass seine Wunde schlimmer wird. Und er fragte seine Freunde, darf ich Tayammum machen? Tayammum, da sind dann nur die Hände und das Gesicht betroffen, sonst nichts. Und dann haben sie gesagt, nein, wir glauben nicht, dass du die Erlaubnis hast, Tayammum zu machen, weil es gibt Wasser. Du kannst Wasser vorfinden. Und dann hat er Russel gemacht. Und dann hat er sich gewaschen, komplett gewaschen und ist daraufhin gestorben. Und dann sagte Jabir ibn Abdullah, als wir dann zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gegangen sind und es ihm mitgeteilt haben, sagte er, Qataluh, Qatalahum Allah. Er sagte, sie haben ihn umgebracht, möge Allah sie umbringen. Ala sa'alu, idha lam ya'lamu. Er sagte, warum haben sie denn nicht gefragt, als sie nicht gewusst haben? Und er sagte, innama shifa'ul 'i as-su'al. Das heißt, das Heilmittel desjenigen, der erschöpft ist, eben, dass er um Hilfe bittet. Das Heilmittel desjenigen, der erschöpft ist, ist, dass er um Hilfe bittet. Also jemand, der keine Kraft hat, kein Wissen hat, irgendwas, sein Heilmittel ist, dass er eben jemanden bittet, der ihm helfen kann. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'suba ala jurhihi khurqatan thumma yamsah 'alayha. Das heißt, es hätte ihm genügt, wenn er Tayammum gemacht hätte und seine Wunde gebunden hätte mit irgendeinem Band oder umgewickelt hätte und danach darauf Masch gemacht hätte. Das hätte ihm gelangt und der Hadith ist bei Abu Dawud ibn Majah und ibn Khuzaimah und der Hadith ist Hasan. Und dieser Hadith ist ein gewaltiger Hadith, denn es weist darauf hin, dass wenn man in der Religion redet ohne Wissen, kann es dazu führen, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Mörder ist. Obwohl man nicht eine Person wirklich umgebracht hat, aber man hat ihm eine Antwort gegeben, die dazu geführt hat, dass er gestorben ist. Und dann war die Fatwa nichts anderes als ein Mord. Ja? Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Ja? Manchmal ist es noch viel schlimmer. Also das heißt, diese Person ist nur gestorben, in Anführungsstrichen. Manche Leute, sie geben Antworten, sie führen einen aus dem Islam in den Kufr, in den Unglauben raus. Ja? Das ist noch viel schlimmer. Na, und nachdem wir jetzt geredet haben über Mess und dass man auch Mess machen kann über die Socken und Strümpfe und Ledersocken und Wollsocken und alles Mögliche, müssen wir jetzt noch sprechen darüber, worüber macht man Mess ganz genau. Und zwar, Mess macht man auf die Oberseite des Strumpfes, das heißt der Teil, der nach oben zeigt. Und zwar fängt man an, also man macht beide Hände nass und dann, da kann man abtropfen, dass die Hände nicht zu nass sind, darum geht es, sie sollen feucht sein. Und dann fängt man an bei den Zehen und streicht einmal rüber, bis man zum Schienbein kommt, das war's. Also man macht nicht anders als so, fertig. Und manche Gelehrte sagen, man macht es gleichzeitig. Also man macht einfach die Hände nass und dann macht man auch beide Füße gleichzeitig. Warum? Weil im Hadith ist es so, ist überliefert, dass er über beide Füße Masih, heißt es. Ja? Und daraus haben manche Fuqaha verstanden, dass er es über beide gleichzeitig gemacht hat. Ja, und das kann man daraus verstehen. Und wenn man mit dem rechten anfängt, ist auch gut. Ja, rechten anfängt oder macht über beide gleichzeitig. Beides ist erlaubt und zweifellos. Und es gibt eine Überlieferung über Ali, radiallahu anhu arda, möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihn zufriedenstellen, dass er gesagt haben soll, wäre in der Religion alles gemäß der Logik, dann wäre es logischer, dass man den unteren Teil der Füße beim Masch benetzt als den oberen Teil. Denn der untere Teil, das ist der, der eher schmutzig wird. Und wenn man ihn sauber machen müsste, müsste man den unteren Teil sauber machen als den oberen Teil. Und damit ist nicht gemeint im Hadith, dass die Religion nicht logisch ist. Nein. Sondern damit ist gemeint im Hadith, ist ein Hadith Mawquf, das heißt, der Ali hat das gesagt, damit ist nicht gemeint, dass der Religion nicht logisch ist, sondern damit ist gemeint, dass die Gottesdienste vorgegeben sind. Die Gottesdienste sind vorgegeben. Und wir haben kein Recht, auch nicht nur eine einzige Sache an den Gottesdiensten zu ändern. Ja. Und deswegen sagen die Gelehrten, es gibt zwei grundsätzliche Voraussetzungen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Tat annimmt. Zwei. Und die sind beide in La ilaha illallah Muhammad und Rasulullah. Die eine, La ilaha illallah, wenn wir anerkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, dem wir Gottesdienste widmen dürfen, den wir anbeten müssen und dürfen, dann muss ich auch jeden Gottesdienst für Allah machen, für niemand anderes. Das ist La ilaha illallah. Und wenn mir das klar geworden ist, wodurch unterscheide ich mich jetzt von den Juden, den Christen? Vielleicht von anderen, die an Allah glauben. Ja? Die Unterscheidung ist ganz deutlich, dass wir nicht nur einfach Allah anbeten, wie wir es wollen, sondern dass wir eben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Und dass wir eben die Gottesdienste genauso machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. Und das ist in Muhammad Rasulullah. Denn wenn ich nicht bezeuge, denn ich bezeuge ja, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Gesandter ist. Das heißt, Allah hat ihn geschickt, um uns beizubringen, wie wir Allah näher kommen können und wie wir ihn anbeten können. Ja. Und das gehört zum Bezeugen dazu. Das gehört zum Bezeugnis dazu, Glaubensbekenntnis dazu, dass man dem Propheten in den Gottesdiensten folgt. Und das ist damit gemeint in dieser Aussage von Ali, dass eben es geht nicht um Logik. Es geht nicht um Logik, sondern es geht darum, wie hat der Prophet es gemacht. So wollen wir es machen und nicht anders. Ja. Und bei Al-Imamah haben wir gesagt, dass man den Teil der Stirn, der frei ist, über ihn streicht und danach über über den gewickelten Teil der Imamah streicht. Die Imamah ist ja irgendwie so gewickelt, ne? Und dann streicht man über diesen Teil. Fertig. Und Sunna ist die Stirn, das andere ist Pflicht. Also wenn man den Imamah aufhat, muss man über den anderen Teil streichen. Ja. Das ist die Art und Weise, wie man Masch macht. Und ansonsten über die Wunden über die Wunden, wenn man sie waschen kann, wäscht man sie, haben wir ja gesagt. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Verband drum hat und so, dann macht man einfach über den Verband Masch. Und wie ich gesagt habe, der Verband darf auch nur so groß sein, wie nötig ist. Ja. Also mir ist schon klar, dass wenn ich an der oberen Seite irgendwo eine Wunde habe, dass der Verband außen rum gehen muss. Das ist kein Problem. Ja. Deswegen darf ich überall Masch drauf machen, auch auf der unteren Seite. Und der Verband runtergeht, das ist kein Problem. Aber das ist ja, gehört ja dazu. Aber er darf eben nicht den nötigen Teil überschreiten. Und dann macht man ganz normal, wie es auch logisch ist, mit der rechten Hand den rechten Fuß und mit der linken Hand den linken Fuß. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, dass wir diese Sachen alle umsetzen. Und wie ich weise noch einmal darauf hin, die Frage gilt für Imama und Khimar. Das heißt, gilt für die Imama, den Turban des Mannes, und Khimar, die Kopftuch der Frau, wenn sie Masch darauf machen, eine zeitliche Einschränkung wie bei Al-Khuf. Bei Al-Khuf, bei den Socken und Strümpfen, darf man nur als Sesshafter nur 24 Stunden lang Masch machen. Und dann muss man sie ausgezogen haben und die Füße wieder waschen. Und danach kann man wieder Masch machen. Und für den Reisenden 3 Tage, also 3 mal 24 Stunden. Und es gibt 2 Ansichten, aber es ist keine Einschränkung überliefert. Und somit ist das die richtigere Ansicht, dass es keine zeitliche Einschränkung gibt. Aber die erste Ansicht ist bei der man sich auf dem sicheren Weg befindet. Zumal es ja jetzt keine schwierige Sache ist, das jetzt auszuziehen, zum Beispiel. Gerade im Kopf ist es sowieso nur Messer. Also bei der Turban ist es einzige Sache, weil es gewickelt ist. Es ist vielleicht ein bisschen anstrengend, das wieder zu machen. Das ist ja die Weisheit, warum man es. Aber wie dem auch sei. Es ist keine schwierige Angelegenheit. Gerade bei solchen Sachen, man erwähnt, was richtiger ist und weniger richtiger ist von den Ansichten, aber das heißt nicht, dass man immer nach der Ansicht handeln muss, die einem richtiger erscheint, wenn die andere Ansicht der sicherere Weg ist. Ja. Also die eine beinhaltet die andere Ansicht. Ja. Na, dann kommen wir, Alhamdulillah, zu einem neuen Kapitel. Und zwar geht es um diejenigen Dinge, die den Wudu, die Gebetsverschmutzung-Abdest, ungültig machen. Und als Nebeninformation, man nennt es auf Arabisch Mubtilat oder Mufsidat oder Nawaqid, das sind Dinge, die eben das, also in Bezug auf die Gebetswaschung ungültig machen. Ja. Und nachdem wir jetzt kennengelernt haben, wie man den Wudu, die Gebetswaschung, vollkommen durchzieht, und mit den ganzen Voraussetzungen und den Pflichten und den Sunnan, genau auf die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns vorgemacht hat. Und im Übrigen gibt es einige Hadithe, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst, wir haben auch teilweise erwähnt, oder auch, was wir nicht erwähnt haben, teilweise Hadithe über die Sahaba, über die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo sie gefragt worden sind, und das ist auch eine Sunna, die wir umsetzen können, ja. Und zwar, sie wurden gefragt, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu durchgeführt? Und dann haben sie nichts anderes gemacht, als gesagt, bringt mir Wasser. Und dann haben sie es vorgemacht. Warum? Weil sie sind die besten Lehrer. Und so haben sie es ja beigebracht bekommen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man etwas sieht, ist es ganz anders, als wenn man es nur beschrieben bekommt. Ja. Deswegen, wenn jemand mal wirklich, wie heißt es, es schadet nicht, wenn jemand ihn fragt, wie macht man eine komplette Gebetswaschung. Denn viele Leute, die machen die Gebetswaschung und sie ist inshallah gültig. Aber man kann es ja auch komplett machen. Also, es gibt bestimmte Dinge, auf die kann man achten, sodass man noch mehr Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Ja. Und diejenigen Dinge, die den Wudu ungültig machen, führen dazu, wenn er ungültig ist, dass man eben den Wudu wieder neu machen muss, wenn man etwas tun möchte, wofür man Wudu haben muss. Und diese Sachen, durch die man den Wudu verliert, kann man zusammenfassen. Aber zunächst einmal möchte ich, wenn man jetzt unrein geworden ist durch irgendeine Sache, dann hat man entweder die kleine Unreinheit oder man hat die große Unreinheit. Und mit Unreinheit ist eine Unreinheit gemeint, die, das heißt, das ist eine Eigenschaft der Person, sie ist unrein. Es ist eine Eigenschaft eines Muslims, wie heißt es, eines Muslims, die es ihm zur Pflicht macht, dass er den Wudu neu machen muss, wenn er etwas tun möchte, für das er Wudu braucht. Das ist eine einfache Definition. Und Reinigung bedeutet ja gerade, dass man diesen Zustand der Unreinheit entfernt. Dass man den Zustand der Unreinheit entfernt. Und erstens einmal gibt es Dinge, die dazu führen, dass man die große Unreinheit bekommt, und es gibt Dinge, die dazu führen, dass man die kleine Unreinheit bekommt. Und wir fangen heute nur an, teilweise mit denjenigen Dingen, die zur kleinen Unreinheit führen. Und die erste Sache ist, oder die erste Kategorie von Dingen sind diejenigen, die aus entweder dem Geschlechtsteil austreten, gemeint ist jetzt der Urin, und oder aus dem After austreten, das ist der Stuhl, gemeint, wenn man das große Geschäft verrichten muss. Diese beiden Dinge, unter Übereinkunft der Gelehrten, führen dazu, dass man die kleine Unreinheit bekommt, dass man im Zustand der kleinen Unreinheit gerät. Hadath Asghar auf Arabisch. Und nicht nur unter Übereinkunft der Gelehrten, sondern auch im Koran erwähnt, أو جاء أحد منكم من الغائط, oder wenn jemand von euch vom Abort kommt, und auch in den Hadithen, die man teilweise zitieren für einen Hadith, und zwar Ali radiallahu anhu arda'ah sagte, كنت رجلا مذاء, نعم, وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته. Und zwar, Ali radiallahu anhu sagte, ich war jemand, der, oder ich war Madha. Madha ist jemand, bei dem, das ist vor dem Samenerguss, diese Flüssigkeit, die austritt. Und er sagte, bei ihm ist das viel ausgetreten. Unkontrolliert tritt das bei ihm auf. Das ist eine Krankheit, die es gibt. Und eine Art Inkontinenz. Ja, aber Inkontinenz ist eigentlich, so viel ich weiß, mehr für Urin, ja, dass man das ist, nicht kontrollieren kann. Und da gibt es auch in Bezug auf Al-Madhi, gibt es auch eine Krankheit. Und er sagte über sich selbst, Kuntu Rajama, ich war so eine Person oder ich hatte diese Krankheit. وكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم. Und ich habe mich geschämt, den Propheten صلى الله عليه وسلم zu fragen, aufgrund seiner Tochter. Denn Ali war der Ehemann der Tochter des Propheten صلى الله عليه وسلم. Deswegen hat er sich geschämt, den Propheten صلى الله عليه وسلم über so eine intime Angelegenheit zu fragen. فأمرت المقداد فسألها. Und dann hat er sagte, dann habe ich al-Miqdad beauftragt damit, dass er den Propheten صلى الله عليه وسلم fragen soll, رضي الله عنه وارضاه. فقال يغسل ذكره ويتوضا. Er sagte, er soll sein Geschlechtsteil waschen und danach Wudu machen, die Gebetswaschung neu machen. Und der Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim, Nasa'i und bei Abu Dawud. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass Madhi den Wudu ungültig macht. Jetzt wissen wir, Urin und Madhi und Stuhl. Und diese Sachen und Madhi, manche Gelehrten haben gesagt, dass man sogar Rusl machen muss. Ja? Aber dieser Hadith beweist, dass die richtige Ansicht ist, dass man kein Rusl machen muss, sondern es reicht, wenn man die Gebetswaschung macht, wenn Madhi ausgetreten ist. Ja. Und was auch den Wudu ungültig macht und zur kleinen Unreinheit führt, ist Al-Istihada. Al-Istihada ist Blutfluss bei der Frau außerhalb ihres Zykluses, außerhalb ihrer Regelblutung. Und der Beweis dafür ist, dass Fatima bintu Abi Hubaysh radiallahu anha, sie war eine Frau, bei der das passiert ist. Und dann sagte der Prophet, فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ فَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ. Das heißt, mache deine Gebetswaschung und bete. Denn das ist Blut, das aus einer Ader ausgeflossen ist. Und das ist nicht das Blut, das ist kein Menstruationsblut. Ja? Sondern das ist Blut aus einer Ader, einer Verletzung. Und dann tritt Blut da aus. Und der Hadith ist bei Tirmidhi, Abu Dawud, Dharqutni. Und der Hadith ist sahih. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass im Gegensatz zur Monatsblutung, wo es zur großen Unreinheit führt, führt Al-Istihada, diese Art von Blutung, wir werden natürlich noch ausführlicher über die Regeln sprechen, als letztes Kapitel über die Reinheit vor dem Gebet, also vor dem Kapitel über das Gebet. Nur, wie ich gesagt habe, dieser Hadith weist darauf hin, dass das Austreten von Blut aus der Frau, wenn es keine Regelblutung ist, nicht zur großen Unreinheit führt, sondern zur kleinen. Und sie soll einfach soll sich waschen und die Gebetswaschung durchführen. Und dann darf sie beten, solange bis die nächste Gebetszeit eingetroffen ist. Auch wenn das Blut fließt, beeinträchtigt das ihre Gebetswaschung nicht. Ja. Dann unter Übereinkunft der Gelehrten, und es gibt authentische Hadithen natürlich selbstverständlich darüber, Wenn ein Wind austritt, dann ist auch der Wudu ungültig. Denn der Prophet hat gesagt, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Das heißt, Allah nimmt das Gebet von euch nicht an, wenn ihr unrein geworden seid, und damit ist hier gemeint eben der Wind, bis ihr Wudu macht. Bis ihr Wudu macht. Und dann sagte der Prophet, und der Hadith ist bei Abu Dawud und Al-Jami' As-Sagir und bei Tirmidhi al-Hadith al-Sahih. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch über denjenigen, der Zweifel hat, ist etwas ausgetreten oder nicht. Und das ist eine Sache, die vielen Leuten passiert im Gebet. Viele Leute im Gebet sind sich nicht sicher, ist etwas ausgetreten oder ist etwas nicht ausgetreten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث وأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Das heißt, wenn jemand von euch im Gebet ist und eine Bewegung verspürt, sogar eine Bewegung verspürt am After, dann also Bewegung verspürt am After und nicht weiß, ist er jetzt unrein geworden oder nicht, und es ist ihm nicht klar, dann soll er das Gebet nicht verlassen, bis er etwas hört oder etwas durch den Geruchssinn wahrnimmt, bis er etwas hört oder riecht, oder bis er ein Geruch wahrnimmt. Und der Hadith ist bei Al-Jami' al-Saghir und bei Abu Dawud und As-Sunan. As-Sunan gemeint ist An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidhi und Ibn Majah. Der Hadith ist sahih. Und was allerdings Meinungsverschiedenheit gibt unter den muslimischen Gelehrten, ist das Blut. Oder auch das Erbrechen. Oder auch besonders das Nasenbluten. Die richtigere Ansicht bei all diesen Angelegenheiten ist, dass es die Gebetswaschung nicht beeinträchtigt. Das heißt, man hat sein Wudu noch weiterhin. Und daraufhin weisen einige Hadithe, die wir gleich, inshallah, erwähnen werden. Und manche Gelehrten haben gesagt, man soll Wudu machen, wenn viel Blut ausgetreten ist. Und manche haben gesagt, und was meinen sie mit viel? Sie haben gesagt, viel ist, wenn ein Mensch es als viel empfindet. Und durchschnittlich gesehen. Aber wie dem auch sei, die richtige Ansicht, wie wir gesagt haben, ist, dass der Wudu nicht ungültig wird durch das Austreten von Blut. Und beide Gruppen von Gelehrten haben ihre Ansichten. Aber wir schauen uns einmal, inshallah, einige Belege an diesbezüglich. Und zwar, wir können aber auch gleich zusammenfassen. Und zwar, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, über ihn ist folgende Sache überliefert. Und zwar, bei Abu Dawud und vielleicht auch bei anderen ist überliefert der Hadith des Hassan, dass einige Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, bei einer Schlacht verreist sind, also wegen einer Schlacht hinausgefahren sind. Und ein Mann von den Muslimen hat dann die Frau eines Muschrik umgebracht beim Kampf. Und dann hat dieser Muschrik, dessen Frau umgebracht worden ist, geschworen, dass er nicht davon ablassen wird, oder hat geschworen, er wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Blut eines Muslims dafür fließen wird. Ja? Okay. Und wie dem auch sei, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, seine Freunde haben irgendwo Rast gemacht, angehalten, und zwei Sahaba haben Ausschau gehalten, davor, ob irgendwelche Feinde kommen könnten. Einer war ein Muhajir und einer war ein Ansari. Also ein Muhajir, jemand, der von Mekka nach Medina ausgewandert ist, und ein Ansari, eine der frühen Muslime aus Medina, die dem Muhajirin geholfen haben. Und der Muhajir hat sich hingelegt. Der Muhajir hat sich hingelegt. Und der, wie heißt es, der Ansari, der ist wach geblieben erst einmal, sie beide sollten ausschalten, ja? Und die haben sich eben abgewechselt. Und der Ansari, der hat eben sich hingestellt und hat Wache gehalten, aber dabei gebetet. Und während dem Gebet hat ihn dann ein Pfeil getroffen von dieser Person, die einen Muslim umbringen wollte. Und er stand im Gebet und hat den Pfeil getroffen. Und dieser Sahabi, radallahu anhu wa radah, hat nichts anderes gemacht, als dass er im Gebet den Pfeil rausgenommen hat. Und hat weiter gebetet. Und dann hat ihn ein zweiter Pfeil getroffen. Und er hat wieder diesen Pfeil einfach rausgenommen. Und als dann der dritte Pfeil ihn getroffen hat, hat er dann ihn rausgezogen und Ruku' gemacht und Sujud gemacht, hat sein Gebet zu Ende gebetet und hat dann eben Bescheid gegeben, wollte eben Bescheid geben den Muslimen, dass da Feinde kommen. Und dann hat der Muhajir dann gesehen, dass er schon voller Blut trifft, ja, das Blut schon runterfließt, und hat zu ihm gesagt, hättest du mir doch schon vorher Bescheid gesagt, und dann sagte er als Antwort, ich war aber dabei, gerade eine Sura zu lesen aus dem Koran, und ich wollte sie nicht unterbrechen. Okay, dieser Hadith ist bei Abu Dawud und der Hadith ist Hassan. Jetzt gibt es aber in einer Version noch einen entscheidenden Teil, der bei diesem Hadith noch dass es am Ende angehängt ist. Und zwar ist es, dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam davon erfahren und er hat für sie beide gebetet. Er hat Dua für die beiden gemacht. Okay. Warum ist dieser Teil sehr entscheidend? Weil in diesem Teil, wir wissen jetzt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, weil manche Fuqaha haben gesagt, dieser Hadith ist kein Beweis dafür, dass man durch Austritt von Blut sein Wudu, Abdest, Gebetswaschung nicht verliert. Weil offensichtlich, er hat gebetet und er hat sein Blut ist erstmal rausgeflossen, weil normalerweise ein Pfeil eintritt und ziehst ihn raus, da kommt Blut raus, also fließt auch, denke ich, stark. Und er hat trotzdem weiter gebetet, was er darauf hinweist, dass er seine Gebetswaschung nicht verloren hat. Aber manche Fuqaha, die ihm gesagt haben, dass das Austreten von Blut die Gebetswaschung ungültig gemacht haben, gesagt, dieser Hadith ist kein Beweis, weil das ist die Handlung eines Sahabi. Das ist nicht der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und insofern haben sie ein Argument. Denn solange, wie heißt es, der Sahabi nicht dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, etwas zuschreibt und es nur seine Handlung ist, kann es sein, dass es seine eigene Ijtihad war. Seine eigene Art und Weise war, also seine Meinung vielleicht gewesen ist. Ja, könnte sein. Aber in diesem Zusatz, in der einen Überlieferung heißt es eben, da hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam davon erfahren und hat für sie beiden gebetet. Und das heißt, wir wissen, er hat davon erfahren und es ist nicht überliefert worden, dass er ihn angeordnet hat, dass er sein Gebet neu machen muss oder ähnliches. Und das ist jetzt in diesem Moment normalerweise akut, aktuell. Er muss jetzt ihm sagen, dein Gebet war ungültig, du hättest nicht weiter beten dürfen und so weiter und so fort. Hat er nicht gemacht, was darauf hinweist, dass das Austreten von Blut, auch wenn es viel ist, den Wudu nicht ungültig macht. Der Hadith weist sogar auch noch etwas Gewaltigeres hin. Er weist sogar darauf hin, dass eigentlich das Blut an sich von einem Menschen nicht unrein ist. Und das ist auch eine große Meinung verschiedener Ulama. Manche sagen, wenn es unter Übereinkunft, wenn es wenig ist, etwa wie ein Groschen, ist es kein Problem. Aber sobald es mehr wird als das, gibt es Meinungsverschiedenheit. Und manche haben gesagt, wenn es viel ist, macht es ungültig. Und manche haben gesagt, niemals. Auf jeden Fall, dieser Hadith weist darauf hin, dass das Blut rein ist und auch, dass die Gebetswaschung nicht ungültig wird. Und das ist auch die Ansicht von, wie Al-Bukhari es überliefert hat in seinem Sahih-Werk über Abu Huraira und Umar und Ibn Umar und Jabir ibn Abdullah. Okay, das ist die eine Sache. Jetzt, wir haben vorhin einen Hadith kennengelernt von Fatima bint Abi Hubaysh. Und zwar, sie hat gesagt, ich war eine Mustahada, das heißt, bei mir fließt Istihada, ist wie langsam alle was ist, also ist, wenn außerhalb der Regelzeit Blut ausfließt. Sie sagt, ich war Mustahada und dann hat der Prophet ihr angeordnet, dass sie das, dass sie die Gebetswaschung machen muss. Und so haben sie gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass wenn viel Blut austritt, dann muss man die Gebetswaschung machen. Okay? Aber wir haben den anderen Hadith kennengelernt und man kriegt sie nur in Einklang, wenn man nicht auf die Menge schaut, die ausgetreten ist, denn bei weitem fließt viel aus, sondern wenn man darauf schaut, wo es ausgetreten ist. Und deswegen, was auch immer an Flüssigkeiten austritt bei der Frau oder beim Mann, ja, das führt dazu, dass das Gebet, dass die Gebetswaschung ungültig ist. Ja. Dann, nur um eine Angelegenheit zu verstehen, was ich gesagt habe, ist inshallah ausreichend, aber ein Angelegenheit noch zu verstehen. Und zwar, Illa nennt man im Fiqh, es ist eigentlich der Faktor, die Ursache. Es ist die Ursache. Die Ursache für etwas. Also, was ist die Illa, was ist die Ursache, warum diese mustahada Frau die Gebetswaschung durchführen muss? Ist es, weil es eben aus ihrem Geschlechtsteil ausgetreten ist, Al-Qubul. Wenn man dieser Ansicht ist, dann sagt man eben, alles was dort austritt, führt dazu, dass der Wudu ungültig ist. Und wenn er von woanders austritt, das Blut, dann führt es eben dazu, dass die Gebetswaschung nicht ungültig ist. Das, wenn man das als Illa sieht. Ja? Okay. Wenn man aber die Illa sieht, dass es eben darum geht, dass aus einer Ader ausgetreten ist, dann macht es den Wudu nur ungültig von anderen Körper, Stellen am Körper, wenn es ins Austritt, wenn es auch viel war. Denn Ader, aus einer Ader tritt, aus dem Geschlechtsteil der Frau, oder aus einer Ader tritt vom anderen Körperteil, macht er dann keinen Unterschied. Ader ist Ader. Dann geht es also um die Menge. Ja? Insofern versteht man, was der, und diejenigen, die gesagt haben, es geht um die Menge, sie haben es unter anderem darauf gestützt. Weil sie haben gesagt, der Prophet hat doch gesagt im Hadith, es ist kein Menstruationsblut, sondern es ist ein Blut, das aus einer Ader ausgetreten ist. Ja, sie haben darunter verstanden, dass eben das der entscheidende Grund ist. Okay? Aber wir sagen trotzdem, der Hadith des Sahabi, der Wache gehalten hat, weist darauf hin, dass eben Blut an sich nicht die Gebetsverschwendung ungültig macht. Und da ist mit Sicherheit viel Blut ausgetroffen. Und wie gesagt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, das macht man sowieso. Normalerweise lässt man nicht Blut auf sich, wenn man kann. Dann macht man einfach, die Gebetswaschung neu und auch wischt sich das Blut weg. Aber es ist über Umar, radiallahu anhu arda, der zweite Khalifa, überliefert authentisch, dass er in seinen Wunden gebetet hat. Obwohl er seine Wunden geflossen sind, hat er trotzdem darin sein Gebet verrichtet. Ja. Und wie dem auch sei. Das ist auch die richtige Ansicht. Dann nur eine Angelegenheit, was das Nasenbluten angeht. Darüber gibt es ein paar Hadithe, die sind allerdings alle schwach. Die sind allerdings alle schwach, sodass das Austreten von Nasenbluten nicht zum Verlust der Gebetswaschung führt. Und auch nicht, dass es gibt auch keinen starken Beleg dafür, dass man Wudu neu machen muss, wenn man erbrochen hat. Und zwar, es gibt den Hadith von Abu Darda, radiallahu anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat erbrochen und dann hat er Wudu neu gemacht. Aber der Hadith ist kein Hinweis darauf, dass der Wudu weggewiesen ist. Denn nur die Tatsache, dass er Wudu neu gemacht hat, heißt noch nicht, dass der Wudu weggewiesen ist. Und der Hadith über Nasenbluten, wenn jemand zum Beispiel im Gebet Nasenbluten bekommen hat, dann soll er weggehen und sein Blut wegwaschen und dann soll er wieder zurückkehren und sein Wudu neu machen und sein Gebet weiterführen. Ja, auf jeden Fall, dieser Hadith ist nicht authentisch. Der würde bedeuten, dass man, wenn man zwei Rakat gebetet hat, nachher nur noch drei und vier weiterbetet. Ja, aber der Hadith ist nicht authentisch überliefert worden und deswegen ist das Austreten von Blut an sich nicht ein Grund dafür, dass der Wudu verloren geht. Wallahu a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.